Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der verlorene Sohn. Ich saß gerade neben der Kaffeemaschine und hörte dem Blubbern zu. Es war ein bewölkter Morgen und mein Schädel brummte leise vor sich hin. Ich mag diese Morgenstimmungen nicht. Pfeifende Vögel und klebrige Konfitüre sind mir ein Gräuel. Fehlte bloß noch eine Frau, die fröhlich vor sich hin summte und Pläne schmiedete. Ich sah mich um. Ich hatte doch einmal Glück gehabt. Nebenan in meinem Büro saß bloß ein Mann, der auf mich wartete. Ich bat ihn zu mir in die kleine Küche. Gemeinsam sahen wir der Kaffeemaschine beim Blubbern zu. Machen Sie Ihren Kaffee immer so? Wieso? Gefällt Ihnen meine Filtermaschine nicht? Dann nichts wie raus hier. Die Feinde meiner Kaffeemaschine sind auch meine Feinde. Aber wer wird denn gleich in die Luft gehen, Maloney? Ich dachte bloß, dass Privatdetektive starken Kaffee mögen. Ihre sieht mehr nach Kamillentee aus. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie von Ihren AHV-Beiträgen nichts mehr zu Gesicht bekommen. Als Berufsalkoholiker zittert mir der Zeigefinger am frühen Morgen besonders stark. Deshalb bin ich hier. Was denn? Sie wollen sich von mir umpusten lassen? Ich sag's ja immer, die Jungen von heute haben einfach keine Initiative mehr. Früher hat man in solchen Fällen noch selber Hand an sich gelegt. Jemand will mich umbringen, Maloney. Das kann ich gut verstehen. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer dieser jemand ist. So wie Sie aussehen und sich benehmen, kommen dafür vermutlich ein paar tausend Leute in Frage. Mich eingerechnet. Ich dachte an 5000. Als Anzahlung. Ich beschloss, den Mann vorläufig am Leben zu lassen. Er hieß Martin Dichter, bezeichnete sich als freischaffender Künstler und er zahlte in bar. Ich schenkte mir eine Tasse Kaffee ein, nahm einen Schluck und leerte den Rest ins Spülbecken. Dann setzte ich neuen Kaffee auf. Diesmal vergaß ich nicht, die Filtertüte mit Pulver zu füllen. Gemeinsam hörten wir wieder dem Blubbern zu. Gratuliere, Maloney. Sieht jetzt tatsächlich nach Kaffee aus. Nur Ihr Anblick ist in der Zwischenzeit nicht besser geworden. Also machen Sie es kurz. Wie wollte man Sie um die Ecke bringen? Es war gestern Nacht. Ich kam nach Hause und tastete im Hausgang nach dem Lichtschalter. Ich hatte ein wenig getrunken. Genau genommen war ich stockbesoffen. Ich nahm also das Feuerzeug, um den verdammten Lichtschalter zu finden. Ja, und da sah ich ihn. Und wie sah er aus? Ziemlich kaputt. Also ein Mann? Nein, ein Lichtschalter. Das verstehe ich nicht. Der Lichtschalter war auseinandergeschraubt worden. Da hingen nur noch zwei Drähte. Zwei Drähte, die unter Strom standen. Und der Boden war nass wie in einem Schwimmbad. Verstehen Sie jetzt? Ich verstand. Der Fall war schon so gut wie gelöst. Ich brauchte bloß die anderen Mieter zu verhören und dann den Rest zu kassieren. Manchmal hat auch der Maloney einen Glückstag. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. Hey, sind Sie übergeschnappt? Jeder hat so seine eigene Art, Freude zu zeigen. Deshalb ist das ganze Haus so durchlöchert. Praktisch nicht. So sparen wir uns eine Klimaanlage. Diese Art von Durchlüftung ist zudem ökologisch einwandfrei. Sie sind doch nicht etwa ein grüner Privatdetektiv. Auch unser eins muss mit der Zeit gehen. Seit einem Jahr schieße ich bleifrei und mit Katalysator. Toll. Martin Dichter war beeindruckt. Langsam wurde mir der Junge noch sympathisch. Dennoch war ich ganz froh, als er endlich verschwand. Er wankte ein wenig. Schien einer von der ständig saufenden Zunft zu sein. Ich trank noch einige Liter Kaffee und zitterte mich dann zu dem Haus, in dem Dichter wohnte. Unser Eins erlebt ja so manche Überraschungen. Die hier war aber besonders fies. Die Haustüre war weit geöffnet. Außer Dichter wohnte in dem Haus nur ein alter Mann. Er öffnete, ohne dass ich zu klingeln brauchte, und stand grimmig vor mir. Ich brauche keine Versicherung. Ich versichere Ihnen... Ich sagte doch schon, dass ich keine Versicherung will. Privatdetektive sind geduldige und beharrliche Menschen. Ich blieb noch eine Stunde vor der Tür stehen. Dann endlich fand ich den Klingelknopf. Der Mann hieß Keller. Er stand wieder grimmig vor mir. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte doch bloß endlich meine Ruhe haben, verstehen Sie? Mein Herz ist nicht mehr das Beste. Dann holen Sie sich doch ein neues. Gibt schließlich genug Idioten, die ihr Leben auf der Autobahn lassen. Verkaufen Sie Organe? Der Mann schien nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein, hatte vermutlich zu viel Promille in seinem Leben verdauen müssen. Unser Eins trinkt ja nur im Dienst. Gesagt, getan, ich verstaute den Flachmann wieder und inspizierte das Haus. Der Lichtschalter war repariert worden, das Türschloss dafür kaputt. Die ganze Stadt hatte Zugang zu dem Haus. Schöne Aussichten. Ich ging in den Keller. Dort begegnete ich Martin Dichter. Er hatte einen ungesunden Gesichtsausdruck. Sonja, Sie, Sonja. Wer ist Sonja? Dichter, wer ist Sonja? Keller gestoßen. Sonja, Liebe, Vater. Das war's dann auch schon. Martin Dichter lag tot auf dem Kellerboden. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Zigarette anzünden. Dann hörte ich sie. Halt! Bleiben Sie stehen! Ich habe Plattfüße! Ich darf nicht rennen! Sie war die bessere Joggerin als ich und entkam. Ich ging zurück in das Haus und schaute mir Dichters Wohnung an. Es stand allerlei elektronisches Gerümpel herum. Dichter schien so etwas wie ein Bonsai Boris Blank zu sein, der auf Computern Töne erzeugt, die niemand hören wollte. In einer Schublade fand ich ein Bündel Liebesbriefe samt Adresse und Motiv. Sie hieß Sonja Gruber und hatte ein Haus geerbt. Doch sie wohnte noch in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie war zu Hause. Hauen Sie ab, Sie Triebtäter! Ich habe weder Triebe, noch bin ich ein Täter. Und weshalb verfolgen Sie mich dann bis in meine Wohnung? Weil Ihre Absätze so schön klappern. Also doch, ein Schuhfetischist. Auch das noch. Das Geräusch kam mir bekannt vor. Ich beschloss, hartnäckig zu bleiben. Sie öffnete nochmals, knallte mir ihre Stöckelschuhe vor die Füße und wünschte mir gutes Gelingen. Ich schob meinen Fuß in ihre Wohnung und sie knallte die Tür wieder zu. Es tat höllisch weh. Aber ich war drinnen. Wenn Sie mich anfassen, schreie ich. Vielleicht sollten wir das zuerst einmal ausdiskutieren. Wenn Sie nicht sofort abhauen, rufe ich die Polizei. Gute Idee. Ein paar Handschellen würden Ihnen bestimmt gut stehen. Was denn? Auch noch Sadomaso? Sie können mich mal am Genug der schönen Angebote. Ich bin Philip Maloney, Privatdetektiv. Martin Dichter war mein Klient. Ich war es nicht. Er war schon tot, als ich ins Haus kam. Irrtum, Frau Gruber, da lebte er noch. Aber Sie hatten es eilig, weil Sie in seiner Wohnung etwas ganz Bestimmtes suchten. Erfolglos allerdings. Ich geriet einfach in Panik. Meine Eltern hatten Martin zu der Zeit, als wir noch ineinander verliebt waren, ein Wohnrecht auf Lebenszeit in dem Haus eingeräumt. Als sie dann starben, habe ich Martin mehrmals, auch schriftlich, darum gebeten, sich eine andere Wohnung zu suchen. Ich wollte das Haus verkaufen. Aber mit Martin als Dauermieter war das kleine Haus völlig wertlos. Als er mich dann gestern voller Panik anrief und sagte, dass man ihn umbringen wollte, geriet ich selber in Panik. Und als ich dann heute ins Haus kam und ihn fand, ich dachte wirklich, er sei tot. Da habe ich durchgedreht. Und da wollten Sie die Briefe, die ein schönes Motiv beinhalteten, vernichten? Ja, und dann hörte ich Sie und... Und gerieten in Panik, ein bisschen viel Panik aufs Mal. Ich bin vorbestraft. Sie sagte dies so, als würde es sämtliche panische Momente im Leben einer Frau erklären. Man sollte Frauen, die man am Tatort ertappt hat und die über ein Motiv verfügen, nicht alles glauben. Ich zückte meine Geheimwaffe. Was ist das? Ein Diktiergerät. Hat mir mal ein Verleger geschenkt, der meine Memoiren veröffentlichen will. Trage das Ding manchmal mit mir rum, um meine genialen Einfälle draufzusprechen. Bis heute war das Band leer. Und jetzt wollen Sie mir Ihre Weisheiten vorspielen? Bloß die letzten Worte von Martin Dichter. Hab das Gerät eingeschaltet, damit es nicht rostet. Sonja, Sie, Sonja. Wer ist Sonja? Dichter, wer ist Sonja? Keller gestoßen. Sonja, Liebe, Vater. Aber das verstehe ich nicht. Verdammt, Maloney, ich habe ihn nicht umgebracht. Tja, ja, was wollte uns der Dichter mit diesen Worten sagen? Sein Vater. Was ist mit seinem Vater? Martin war unehelich geboren. Seine Mutter war eine... Nun, Sie verstehen. Als sie starb, erhielt Martin plötzlich monatlich einen Scheck. Er hat ja nicht gearbeitet und all die Geräte kosteten eine Menge. Wir sind der Sache mal nachgegangen. Der Scheck kam von einer Treuhandfirma. Die wiederum gehört zu einem anderen Konzern. Und deren Verwaltungsratspräsident ist Friedhelm Schleicher. Was denn? Der Nationalrat? Und vielleicht zukünftige Bundesrat. Allerdings, wenn die Öffentlichkeit erfahren würde, dass Schleicher einen unehelichen Sohn hat, dann... Ich verstand, worauf sie hinaus wollte. Schließlich ist unsereins nicht blöd. Ich beschloss, der Sache nachzugehen. Zuerst aber schaute ich noch einmal bei dem kleinen Haus vorbei. Die Polizei stand herum und der alte Herr Keller war auch da. Er sah nicht mehr so grimmig aus wie vor ein paar Stunden. Ich verzog mich wieder und ging zum Friseur. Nationalräte wie Friedhelm Schleicher mögen keine ungekämmten Detektive. Friedhelm Schleicher residierte in einem großen Büro im 12. Stock einer großen Firma mit großen Umsätzen und großen Gewinnen. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis ich die Empfangsdame hinter mir hatte. Seit meinem letzten Fall, in dem ich den Mord an einem Politiker aufklärte, kennen auch Nationalräte meine Augenringe. Bitte, setzen Sie sich. Das Sitzen überlasse ich anderen. Nun, Maloney, was führt Sie zu mir? Mein Klient ist tot. Es tut mir aufrichtig leid. Er wurde ermordet. Ja, die Welt ist voll von Bösen. Er hieß Martin Dichter. Seine Kinnlade machte eine dramatische Fluchtbewegung nach unten. Sein Gesicht wurde kalkweiß und einige Schweißperlen tummelten sich auf der Stirn. Dann schloss er den Mund wieder und rieb sich mit den Fingerspitzen über die Augen. Shakespeare hätte sich bei seinem Anblick zu einem neuen Drama inspirieren lassen. Ich zündete mir eine Zigarette an. Das wusste ich nicht. Sonst fällt Ihnen nichts dazu ein? Sie müssen verstehen, er war... Er war Ihr Sohn. Und wenn Sie jetzt dem guten Maloney nicht die volle Wahrheit sagen, wird das bald auch der Hinterletzte von Ihren Wählern wissen. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Er schüttelte den Kopf und wurde noch ein wenig weißer im Gesicht. Er sah nicht aus wie jemand, der seinen Sohn von der Treppe stoßen würde. Aber er sah auch nicht aus wie jemand, der seinen Sohn nicht von der Treppe stoßen würde. Er sah aus, wie viele Männer aussehen, wenn all das, was sie jahrelang aufgebaut haben, kurz vor dem Zusammenkrachen war. Er fing sich wieder und öffnete den Mund. Seine Mutter war eine... Nun, Sie verstehen. Ich habe ihr und später auch ihm Geld zukommen lassen. Er schien ganz zufrieden damit zu sein. Er ahnte wohl schon, dass das Geld von mir kam, aber er hat sich nie bei mir gemeldet. Und so haben Sie sich gegenseitig nicht wehgetan. Zumindest bis vor kurzem. Ich habe ihn nicht getötet, Maloney. Sie müssen mir das glauben. Und sonst haben Sie dazu nichts zu sagen? Nein. Gut. Ich glaube Ihnen. Seine Kinnlade fiel nochmals einige Zentimeter nach unten. Er verstand die Welt nicht mehr. Ich ließ ihn stehen und ging. Politiker sind mir nicht sonderlich sympathisch, aber dieser hier hatte wenigstens Stil. Eines ihrer wichtigsten Utensilien ist das Scheckheft, und das hatte er nicht gezückt. Entweder war er ehrlich oder dann verdammt raffiniert. Aber raffinierte Mörder sorgen dafür, ihr Opfer keine letzten Worte an die Menschheit, insbesondere an Detektive, richten zu lassen. Ich tat, was die Polizei immer tut, wenn sie in einem Fall nicht weiterkommt. Ich ging zurück zum Tatort. Der alte Herr Keller saß friedlich im Garten. Schönes Wetter heute. Ein bisschen viel Wolken für meinen Geschmack. Na, wie geht's Ihrem Herz? Besser, Herr Maloney. Viel besser. Er machte einen zufriedenen Eindruck. Ich ging in das Haus. Die Wohnung von Martin Dichter war nicht versiegelt. Sonja Gruber saß in einem Sessel und starrte auf die Computer und Synthesizers. Die Polizei glaubt an einen Unfall. Polizisten sind gläubige Menschen. Ich bin ein Suchender auf den Pfaden des Verbrechens. Waren Sie bei Schleicher? Ja, er war es nicht. Ich war es auch nicht. Das Leben ist doch verdammt unfair. Da hat man mal zwei Verdächtige mit zwei schönen Motiven und dann war's doch wieder der Gärtner. Nur, dass es hier keinen Gärtner gibt. Herr Keller macht das Nötigste. Vielleicht lag das an zu vielen Drinks, zu wenig Schlaf oder am Ozonloch. Meine Gehirnzellen vollführten erst jetzt jenen wunderbaren Tanz, den sie immer dann tanzen, wenn sich ein Fall dem Ende nähert. Ich kramte noch einmal mein Diktiergerät hervor. Andächtig lauschten Sonja und ich noch einmal Martin Dichters letzten Worten. Sonja, sie, Sonja. Wer ist Sonja? Dichter, wer ist Sonja? Keller gestoßen. Sonja, Liebe, Vater. Ich stand auf und schaltete zum Entsetzen von Sonja die Soundmaschinen an. Volle Lautstärke. Es klang grauenhaft. 2 Minuten später stand der alte Herr Keller neben uns. Ach, Sie waren das. Ich dachte schon... Sie dachten schon, ein Gespenst sei zurückgekehrt. Sie haben Martin Dichter umgebracht. Mein Herz. Sie müssen verstehen, mein Herz. Immer wieder habe ich ihm gesagt, nehmen Sie Rücksicht auf mein Herz. Spielen Sie leiser. Immer wieder, jahrelang habe ich es ihm gesagt. Er hat nur gelacht. Er könne hier so lange und so laut Krach machen, wie er wolle. Bis an sein Lebensende, hat er gesagt. Und das haben Sie dann wörtlich genommen? Ich habe nur noch ein paar Jahre. Es ist schön hier in diesem Haus. Ich wollte doch bloß ein wenig Ruhe haben. Ich ließ den alten Mann in Ruhe. Martin Dichters letzte Worte hatten ihn doch noch verraten. Und wenn der gute Herr Keller ihn nicht in den Keller gestoßen hätte, wären all die anderen schönen Motive gar nie ans Licht gekommen. Ich ging noch ein wenig spazieren und versuchte, einige Gedanken aufs Diktiergerät zu sprechen. Es kam nichts Gescheites dabei heraus.